Während meiner Schulzeit kannte ich viele Kinder aus Arbeiterfamilien, die mit 16, 17 Jahren anfingen, in Bäckereien zu arbeiten, als Kellner im Café oder hinter der Kasse im Supermarkt, alles damals auf 400-Euro-Basis. Ich selbst schrieb nur für die Lokalzeitung. Manchmal sah ich mich im Internet nach Stellenausschreibungen um, dachte über Ferienjobs nach, aber ich wusste immer, mehr zu arbeiten hätte keinen Sinn. Denn anders als meine Freundinnen, die ihre zusätzlichen 400 Euro für Partys, Klamotten und das eigene Auto einplanen und ausgeben konnten, hätte ich mindestens 260 Euro davon ans Jobcenter abgeben müssen. Kinder, die von Hartz IV leben, dürfen nicht mehr als 100 Euro dazu verdienen, genau wie ihre Eltern. Ich war also nicht nur vom Konsumieren ausgeschlossen, weil ich kein Geld hatte, sondern eigentlich auch vom Arbeiten. Vor allem aber davon, meine eigene Situation zu verbessern, weil ich eben das Kind meiner Eltern war. Was hätte ich mit 400 Euro gemacht? Wahrscheinlich einen Führerschein, Kleidung gekauft, Möbel fürs Studium gespart, für meinen ersten Umzug. Wenn man darauf trainiert ist, mit ein paar 100 Euro im Monat auszukommen, dann sind 100 oder nur 50 Euro zusätzlich eine unvorstellbare Erleichterung. An meiner Schule bekamen früher die besten 3 Abiturienten ein einmaliges Stipendium der Sparkasse, das man für Bücher oder den ersten Semesterbeitrag verwenden konnte. Ich war die zweitbeste und bekam 300 Euro, die dafür sorgten, dass ich mir weniger Sorgen machte. Allein dafür hatte sich der gute Abischnitt gelohnt.